Deutschlandfunk. Das Feature. Wenn es gelingt, bin ich ein Feld voller Raps. Verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Manchmal bauen wir uns Grenzen und dann knallen wir dagegen, trennen uns von Dingen und von Menschen und wir weinen deswegen. Manchmal wollen wir vorankommen und uns dabei nicht bewegen. Manchmal ist es halt ein bisschen schwer zu greifen, das Leben. Das Feld ist nur mehr Eis und Schnee. Ganz verlassen liegt der Gasthof da, die Reisen von den Schienen genommen, abgeräumt ist die Chaussee. Eichenblätter sind zur Hand verkrallt, halb zerfallen, doch das zeitigt nichts. Der Schatten wächst sich aus zum Abend und nimmt sich, wo er kann, vom Licht. Küchenmeister, Sandig, Engelmann. Drei Dichterinnen. Ein Feature von Burkhard Reinhardt. Ich bin Julia und ich schreibe Gedichte. Und das erste Gedicht ist aus meiner Reihe Stille Wasser sind attraktiv und klingt so. Ich bin ein Nerd, aber kein schicker Hipster, mehr ein Vieldenker, voll Hirngespenster. Ich surf auf keiner Modeklischee, Retrowelle, ich surf im Internet, such, lese Brillengestelle für echte Augen, um Bücher zu lesen und Texte zu schreiben und nicht um Fotos zu schießen und mich bei Facebook zu zeigen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin anders und allein. Keiner scheint mir ähnlich und keiner scheint mir nah zu sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, niemand ist wie ich. Ein Platz, an den ich passe, den gibt es für mich nicht. Aber warum fühle ich mich anders und was muss noch passieren? Ich meine, was mache ich falsch? Ich will doch bloß dazugehören. Aber wozu denn gehören? Und was soll das denn heißen, weil wir alle doch anders und dadurch wieder gleich sind? Und es geht auch darum, dass wir uns kennen, mehr als darum, dass wir mal einsam waren. Es geht nicht um das, was uns trennt, sondern um das, was wir gemeinsam haben. Und es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um den Takt an sich, sondern darum, dass du dancest. Es geht nicht darum, was wir haben, sondern um das, was wir draus machen. Und es geht nicht um den Witz an sich, sondern darum, dass wir lachen. Es geht nicht darum, was wir tragen, wie wir lächeln, wie wir reimen. Es geht darum, was wir sagen, weil es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um dein oder um meinen Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht es ums Was, viel mehr als um das Wie. Dankeschön. Dass ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben, kommt ursprünglich vom Poetry Slam. Das ist so eine Art moderner Dichterwettstreit. Das war ganz lange ein Hobby von mir, war dann hauptberuflich Psychologiestudentin. Aber durch alles, was passiert ist, bin ich Vollzeit Poetin. Was mein Traumberuf ist, ohne dass ich wusste, dass es ihn gibt. Tatsächlich ist meine erste Erinnerung an das, was ich gerne gelesen habe, Gedichte. Also ich habe mal zu Weihnachten, das heißt Dunkel war es, der Mond schien helle, so eine Kindergedichtsammlung bekommen. Und ich weiß, dass ich das gelesen und dann auch auswendig gelernt habe. Nicht, weil ich musste, sondern einfach, weil ich gerne wollte. Und klassische Literatur, wie ich das jetzt gerade gerne lese, oder auch zeitgenössische Sachen, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das so für mich entdeckt habe. Julia Engelmann. 1992 in Bremen geboren, sammelte im dortigen Stadttheater erste Bühnenerfahrungen. Von 2010 bis 2012 spielte sie in der RTL-Soap Alles, was zählt, eine Eishockeyspielerin. Sie gewann etliche Poetry-Slam-Wettbewerbe. Durch die YouTube-Vernetzung ihres Auftritts beim 5. Bielefelder Hörsaal-Slam wurde sie 2013 in den sozialen Netzwerken bekannt. Ihr Video One Day riefen über 10 Millionen Menschen ab. Julia Engelmann veröffentlichte drei erfolgreiche Poetry Slam Gedichtbände. Auf ihren Deutschlandtourneen performt sie in ausverkauften Hallen. Ich war immer eine von denen, die sich dann das 40. Blatt im Deutschunterricht für einen Aufsatz genommen haben, wo die Lehrer schon die Augen verdrehen, weil sie wissen, dass sie das als Korrektur lesen müssen. Also ich habe schon immer gerne Dinge erfunden und geschrieben. Und das erste Gedicht habe ich aber auch erst geschrieben, als ich wusste, dass es Poetry Slam gibt und dass ich da auftreten möchte. Und das Gedicht heißt Nicht allein, aber einsam. Das ist auch in meinem ersten Buch drin. Erleichtert traue ich mich zu sagen, liebes Selbstmitleid, ich mache Schluss. Auch wenn ich allein gehe, ich war selten so glücklich. Ich fühle mich befreit und selbstbewusst. Und ich gehe alleine, in Gedanken versunken, durch den Wald und den Wind bis zum Mond und zurück, zu meinem Balkon. Es ist inzwischen schon dunkel und der Himmel ist sommernachts traumhaft geschmückt. Hier bleibe ich stehen und betrachte die Sterne. Irgendwo stehen sicher auch andere so da. Ich fühle mich absurd, klein und auch melancholisch und trotzdem scheint alles so unfassbar klar. Denn jeder ist manchmal allein oder einsam und genau das haben wir alle gemeinsam. Näher könnten wir uns doch kaum sein. Mich erleichtert es wahnsinnig, wenn jemand anders laut ausspricht, was er denkt und wie es ihm geht und es befreit mich. Und deswegen habe ich mir irgendwann vorgenommen, dass ich dazu einen Teil beitragen möchte und dann entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl und alle erkennen, dass es die anderen und man selber irgendwie gar nicht so sehr gibt. Natürlich gibt es Zeitfragen, ne? Also wir haben jetzt halt zum Beispiel das Internet, das gab es einfach früher nicht. Wir beschäftigen uns natürlich damit, dass wir viel irgendwie WhatsAppen und auf den Bildschirm gucken. Aber es gibt Grundemotionen, die waren in der Steinzeit, gab es auch schon dann Überraschung und Angst und Ekel und Trauer und Freude und Wut und so weiter. Und das gibt's jetzt auch. Wir haben eben nicht nur die uns zugänglichen Bereiche, die unser Leben ausmachen, alles Alltägliche, Menschen, Tiere. Wir können eben auch über die Dinge nachdenken, mit denen wir gar nicht ganz unmittelbar in Berührung kommen. Das Weltall, die Sterne, große Zeiträume, große Räume, die wir niemals mit unserem Körper durchqueren können. Und all diese Bereiche verwalten wir in unserem Geist. Und es kann passieren, dass uns dann die Dinge, und das heißt unsere geistigen Dinge, durcheinander geraten und wir uns entscheiden müssen für das Leben auf der Erde, wo wir hingehören. Denn es kann passieren, dass man sonst geistig davonfliegt. Und das kann man auch durch das Schreiben von Gedichten versuchen zu verhindern, indem man sich eben schreibend an das Greifbare erinnert und im Schreiben aber gleichzeitig auch über die Dinge, über die sich so schlecht nachdenken lässt, nachdenkt. Vor beinahe einem Jahr gerieten mir die Dinge durcheinander. Wodurch diese Wirrnis ausgelöst wurde, weiß ich nicht mehr zu sagen. Und doch erinnere ich mich an einen morgendlichen Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein. Das Licht lag auf den Wegen und Dächern und wurde von den Fassaden der Häuser zurückgeworfen. Ich aber konnte immer nur daran denken, dass dieses Licht nicht aus jenem tiefblau getönten Himmel zu mir kam, sondern aus der Dunkelheit. Aus der Dunkelheit des schwarzen Raums. In dem sich Körper umeinander drehen und in der Schwebe halten, so wie wir. Und irgendwann, das lässt sich leider nicht vermeiden, elendig zugrunde gehen. Nadja Küchenmeister in ihrer Dankesrede zum Bremer Literaturpreis. Sie wurde 1981 im Osten Berlins geboren, wo sie heute als freie Schriftstellerin lebt. Nadja Küchenmeister studierte Germanistik und Soziologie sowie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, an dem sie auch unterrichtete. Sie veröffentlichte bisher 2 Gedichtbände. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien aufgenommen. Für den Rundfunk schreibt sie Hörspiele. Reise zum Mond. Wir fahren weg. Vergessen einfach, was gewesen ist. Auch das polierte Klingelschild? Auch das. Wir pumpen uns die Lungen voll mit Sauerstoff. Wir lassen uns vom hellen Gleißen einer Maisonne verschlingen. Wir gehen schwimmen, nackt. Wir essen wenig, sprechen nicht, und was uns von den Gipfeln der Kastanie anrauscht, erreicht uns unterhalb des Kinns. Wir gleiten in den lauen Frühlingsabend, der seine Wärme nicht entlassen will. Wir träumen wachsam und wir bleiben wach, wenn unsere Träume in den Kehlkopf ziehen. Die Sterne zittern noch in ihrer Fassung. Wir sehen auf dem Mond das Sonnenlicht. Wir werden blind. Wir wissen nicht, ob wir gestorben oder nur unermesslich traurig sind. Unter dir die Erde, die sich immer dreht. Über dir der Scherenschnitt der Bäume gegen die steil aufgerichtete Sonne. Der Himmel ist sperrangelweit, ein Mond dreht sich mit. Hinter dir die mit Eis bedeckten, geräuschlosen Gipfel aus Stein. Vor dir das Geschiebe der Wolken. Drunter liegt dein Zuhause, das hast du dir selber gedichtet. In dir die Nadel, die zittert und immer hinzeigt auf Norden, obwohl du nicht weißt, was da liegt. Augenpost und Ohrenpost hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eine Gemeinschaftsaktion mit Freunden und Freundinnen. Das war kein Schritt aus den Literaturhäusern heraus, weil wir damals noch gar nicht in irgendwelchen Literaturhäusern drin waren, geschweige denn in Büchern publiziert hätten. Wir haben einfach unsere Gedichte auf DIN A3 Blätter gedruckt und dann haben wir uns einen Eimer geschnappt, den mit Tapetenleim gefüllt und sind dann damit durch die Stadt gezogen. Und parallel dazu haben wir die Ohrenpost gemacht. Das waren erste Lesekonzerte, wo wir ausprobiert haben, was man neben der schlichten Lesung des Dichters, der am Tisch sitzt, mit seinem Wasserglas in der Hand und dem Buch in der anderen, was man daneben noch so machen kann. Und sind dann irgendwann bei der Musik gelandet. Und das machen wir eigentlich alle heute noch. Ulrike Almuth-Sandig, 1979 in Großenhain geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte Indologie, Religionswissenschaft und am Leipziger Literaturinstitut. Bisher erschienen von ihr 3 Gedichtbände, 2 Prosa-Veröffentlichungen und 2 CDs, die Musik und Lyrik verbinden. Für ihre Hörstücke arbeitet sie eng mit Musikern und Komponisten zusammen. Ihre Performances führten sie unter anderem in die Ukraine, nach Neuseeland und Indien. 2017 hat sie die Mainzer Poetik-Dozentur inne und ist Poet in Residence an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Ich bin eine Reisegesellschaft. Ich bin und eine Reisegesellschaft und lock dich als läge das Glück tatsächlich unterm Äquator begraben. Aber lass dich nicht täuschen. Mir ist nicht zu trauen. Dir ist nicht zu helfen, kein einziges Mal. Dieses ewige Klagen über zu wenig Leser, zu wenig Lyrikbegeisterte, über Lyrik als Nische, geht mir unheimlich auf die Nerven. Denn wenn sich ein Autor dafür interessiert, die Massen erreichen zu wollen und wahnsinnig viel Geld verdienen zu wollen, dann wird er wahrscheinlich sowieso nicht auf die Idee kommen, Gedichtbände zu publizieren. Wir leben eigentlich in einer absolut vorteilhaften Zeit und es gab nie so viele Verlage, die Lyrik publiziert haben. Natürlich kann man von Lyrik nicht leben, aber dieses Klagen geht an der Tatsache vorbei, dass dieses Publikum, was ein Dichter hat, unheimlich begeisterungsfähig ist. Ich bekomme jeden Monat Zuschriften von Zeitschriftenmachern oder Lesebegeisterten aus aller Welt, weil es immer wieder Anhänger dieses Sprachwahnsinns gibt, die diese Gedichte in alle möglichen und unmöglichen Sprachen übersetzen, ohne dafür groß Geld zu bekommen. Man muss das nicht als einen Markt verstehen, sondern als eine Bewegung. Ich bin auch am Anfang dann vor 50 Leuten auf dem Poetry Slam aufgetreten und war so glücklich damit. Und die Tatsache, dass es Menschen gibt, die gerne meine Bücher lesen, die zur Tour kommen. Und das übertrifft so sehr alles, was ich jemals zu hoffen gewagt hätte. Ich wusste zwar noch nicht mal auf meinem Radar, dass das geht. Dass so viele Menschen mein Video geguckt haben, das halte ich neben meiner Geburt und der Geburt aller meiner wichtigen Menschen für das größte Wunder, was mir passiert ist. Also seitdem glaube ich auf jeden Fall an Wunder. Ich finde das schön, in Stadien zu lesen. Man sollte auf keinen Fall anstreben, nicht in Stadien zu lesen. Man sollte diese ganzen Dinge vielleicht gar nicht im Kopf haben, während man schreibt. Ich denke zu viel nach, ich warte zu viel ab, ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück, ich zweifle alles an, ich wäre gerne klug, allein das ist ziemlich dämlich. Ich würde gern so vieles sagen, aber bleibe meistens still. Weil wenn ich das alles sagen würde, wäre das viel zu viel. Ich würde gern so vieles tun. Meine Liste ist so lang, aber ich werde eh nie alles schaffen, also fange ich gar nicht an. Stattdessen hänge ich planlos vorm Smartphone, warte bloß auf den nächsten Freitag. Ach, das mache ich später, ist die Baseline meines Alltags. Ich bin so furchtbar faul wie ein Kieselstein am Meeresgrund. Ich bin so furchtbar faul, mein Patronus ist ein Schweinehund. Mein Leben ist ein Wartezimmer. Und niemand ruft mich auf. Mein Dopamin, das spare ich immer, falls ich es nochmal brauche. Und eines Tages, Baby, werde ich alt sein. Oh, Baby, werde ich alt sein und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. Und du? Poesie ist für mich ein Gefühl und fast wie eine Weltanschauung. Ich bin sehr Happy-End-affin und sehr bestrebt, das Schöne in allem zu finden. Und das, finde ich, macht Poesie für mich auch. Und es ist gleichzeitig auch ein Weg, mich kennenzulernen und Dinge zu verstehen. Seit ich angefangen habe zu schreiben, schreibe ich super intuitiv. Ich habe nicht ein klares Vorbild. Ich mag unglaublich gerne Yoko Ono. Grapefruit ist ein Buch von ihr. Das ist so poetisch, finde ich. Ich mag Rilke und Hesse und Goethe. Ich mag aber auch Captain Peng und Materia, All Jay und Florence and the Machine. Also ich mag auch Songtexte. Also es ist so querbeet. Der Traum ist ja etwas, was uns jede Nacht ereilt, aber es ist und bleibt rätselhaft. Und das zweite Buch unter dem Wacholder hat das Grundmotiv des Traums immer wieder aufgegriffen, wobei die Frage bei einigen Gedichten bestehen blieb, handelt es sich jetzt um eine konkrete Erinnerung, handelt es sich um eine Traumerinnerung? Es ist ja auch mitten im Leben manchmal so, dass man sich traumhaft wiederfindet, aber nicht positiv, sondern eben in einer traumhaften Verstrickung, einem irrealen Zustand. Und diese Empfindungen, die sich im Leben abspielen, wiederholen sich dann eben auch in den Gedichten. Der Tod im Traum. So dunkel wie der Morgen graut, kein Lichtschein sickert durch die Wolkendecke. Wo sind die Kinder? Wo die Wäschestücke? Der Hof versinkt in eisigem Vergessen. Du sprichst zu dir, ansonsten sprichst du nicht. Vom Bahnhof hallen müde Bahnhofsstimmen, darin die abgebrochenen Lieder meiner Träume schwingen. Auch das ist nur ein Traum. Wie alles, wie Frühling, Sommer, Herbst und Schnee, Schweißausbrüche in den Nächten. Und später kannst du dich an nichts erinnern. Es ist ein Abschiednehmen von den Dingen, das im Gewebe heimlich vor sich geht. Nochmal die Winterluft, nochmal das Kissen. Du siehst die Dunkelheit in voller Blüte stehen. Du siehst die Dunkelheit in voller Blüte stehen. Für mein Gedichtband Unter dem Wacholder könnte dies ein Leitmotiv sein. Was das Gedicht unterscheidet von der Prosa, ist, dass man sich einzelne Sätze bzw. einzelne Verse merken kann. Das sind oftmals Glutkerne der Gedichte, wobei am Anfang des Schreibens eines solchen Gedichts eben nicht die Absicht allein dahinter steht, diesen Vers zu formulieren. Das heißt, es schreibt sich nicht von diesem Vers her, sondern es schreibt sich auf diesen Vers hin. Und die Autorin meiner Gedichte, das bin ja ich, weiß am Anfang des Gedichts gar nicht, dass es am Ende diesen Vers geben wird. Der entwickelt sich aus dem Klang, aus dem Laut, aus dem inhaltlichen Bestand des gesamten Gedichts. Es gibt keinen Trost und keine Heilung vom Glück. Die paradoxe Äußerung, keine Heilung vom Glück, ist für mich eigentlich wichtiger, weil Heilung ja eigentlich immer mit etwas sehr Dunklem assoziiert wird. Das heißt, es gibt keine Heilung von dieser Wunde, die mir zugeführt wurde, dass man aber sich auch vom Glück nicht erholen kann, weil man ja möchte, dass sich das Glück immer wiederholt. Und weil das Ausbleiben von Glück eben genau diese Wunde ist, die man dann spürt, das ist für mich eigentlich der Kern dieses Verses. Wenn etwas heilen, wirklich heilen kann, dann ist das Morgenlicht bestimmt ein Teil davon. Das Morgenlicht ist ja auch ein Motiv, das sich wiederholt in meinen Gedichten. Tatsächlich würde ich sagen, dass dieses Licht anders als jedes andere Tageslicht trösten kann. Nicht zuletzt ist es ja das erste Licht, das einen nach dem Traum trifft. Es ist einfach tröstlich, nach allen Dunkelheiten der Nacht im Morgenlicht spazieren zu gehen. Ich werde vom Flirren der Bäume im Licht nichts sagen. Auch nicht von den Bäumen an sich. Kein Wort von der Buche im Hinterhof der Ärztin, deren Tochter im Schlafzimmer stirbt. Kein Wort vom Blauglockenbaum im eigenen Hof, unter dem ich und du bis spät in der Nacht sitzen und so tun, als sei die Tochter der Ärztin nur in den Gedichten, die ich aufschreibe, echt. Sprache ist für mich, während ich schreibe und auch wenn ich die Sachen später wiederlese und vorlese, auf jeden Fall ein Erkenntniswerkzeug. Aber ich stelle fest, dass ich damit natürlich auch mich in einer Tradition bewege, die auch zu meiner Herkunft, zu meiner Familie passt, gegen die ich mich vielleicht manchmal gewehrt habe. Aber da bin ich tatsächlich auch ein bisschen Pfarrerstochter und auch sehr evangelisch auf eine Art und Weise, dass ich denke, es ist nicht so wichtig, woran du glaubst, sondern es ist wichtig, wonach du fragst und woran du zweifelst und diesen Fragen nachzugehen, und zwar in sprachlicher Form. Damit ist sich das Evangelischsein und das literarische Schreiben auch ein bisschen ähnlich. Wenn die Lautsprecher aus sind und die Spots abgestellt, wenn der letzte Sprechchor verklungen sein wird im Backstage-Bereich der Geschichte, wenn die Kostümuniformen weggehängt sind, die Putzkolonne verschwunden sein wird, wenn der Zuschauerraum still im Halbdunkel liegt, dann stellen Sie sich nochmal auf die Bühne und sprechen mir nach, es war alles nicht echt. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also sprechen Sie nach. Es war alles nicht. Stopp. Ich suche mir meine Themen nicht aus, sondern es sind Themen, die mich verfolgen, die ich eigentlich eher loswerden möchte. Und deswegen schreibe ich darüber. In den letzten Jahren ist es hauptsächlich ein Motiv gewesen. Es war das Motiv des Verschwindens. Des Verschwindens meiner eigenen Person, des Verschwindens geliebter Menschen, aber auch des Verschwindens von Bewusstsein oder von Ideen, von Dingen, von Welt einfach. Das ist dann irgendwann zu einem Buch geworden. Das heißt Buch gegen das Verschwinden. Und seitdem dieses Buch draußen ist, hat sich mein Schreiben thematisch verändert. Geht es eher um politische Themen, um die Frage, wo stehe ich als sprechender Mensch, als sprechende Frau, als Mensch im 21. Jahrhundert? Was macht das mit mir, mitten in diesem Land zu stehen? Ballade von der Abschaffung der Nacht. Unter dem vollkommen wolkenlosen Himmel eines Staates ziemlich weit hinten auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art, in einem Strafgefangenenlager, holte ein Mann einen anderen aus seiner Zelle, zog ihm BH und Stringtanga an und führte ihn wie einen Hund durch den Raum, eine Lederleine an seinen Ketten, und hieß ihn, um sich zu retten, Kunststückchen aufführen nach Art der Hunde. Die neuen Gedichte sind in jedem Fall politischer als alles, was ich vorher geschrieben habe. Gerade meiner Generation, die zwar eine Wendegeneration ist, aber wir hatten alle keine Lust auf Politik, weil das etwas war, was sich über unseren Köpfen entschied und woran niemand starb, wenn da was schief ging. Und jetzt merken wir, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir uns nicht einmischen. In so einer Zeit, in der die Berichte über die Massen an Leichen im Mittelmeer sich häuften, und in dieser Zeit ist dieser Gedichtband entstanden. Alle Hände hoch! Warte mal, ich glaube doch, das ist Angst. Sagst du, wie du heißt? Ja, hi, ich bin die Shiona. Hi. Ich wollte wissen, woher nimmst du diese ganzen Inspirationen für die Gedichte? Gehst du durch die Stadt und denkst dir so, okay, mach ich mal das? Oder liest du ein Buch? Also, das ist, sind ja einfach echt krasse Sachen, die du sagst. Und das stimmt ja auch irgendwie alles. Also, woher nimmst du das? Aus allem Möglichen, auch zum Beispiel dadurch, dass ich durch die Stadt laufe manchmal und über Sachen nachdenke. Richtig viel, glaube ich, aus Dingen, die ich nicht verstehe, also Fragen, die ich habe und Dissonanzen in mir, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin das, aber gleichzeitig auch das. Also einfach immer, wenn irgendein dringender Gedanke oder ein dringendes Gefühl da ist, dann schreibe ich das auf. Und auch natürlich aus Gesprächen und Situationen. Aber am allermeisten Dingen, die ich denke, die ich hätte mal laut sagen wollen, aber nicht gemacht habe. Ja. Oder andersrum, die ich noch laut sagen will, aber noch nicht gemacht habe. Ich laufe immer durch die Wohnung an so einem Arbeitstag, ich arbeite zu Hause und singe die ganze Zeit. Und das sind fast alles so Abzählreime, sprachliche Witze, die ich so aus meiner Kindheit kenne oder die ich aus der Kindheit meiner Tochter sozusagen kenne. Und diese naive Ebene, vollkommen unüberlegt an Sprache ranzugehen und Sprache als ein Spiel zu begreifen, ist für mich so ein schöne, frohe Basis. Das Gedicht bleibt ein offenes Gebilde, das sich durch einmaliges Lesen nicht erschöpfen sollte, das man im Gegenteil immer wieder durchschreiten möchte und das einen gerade da ergreift, wo es schmerzt. Im Gedicht schafft der Lyriker durch vorsichtiges Antippen Bedeutungsräume, erzeugt durch bewusste Aussparungen Bilder. Sprache ist für mich ein Vehikel, um Gedanken und Gefühle zu beschreiben und dadurch auch zu verstehen. Es gibt so ein schönes Zitat von Roger Willemsen, wo er sagt, er liebt es, Dinge genau zu machen. Und ich finde, das macht Sprache. Also je mehr ich mich mit Gedanken beschäftige, desto mehr kann ich sie irgendwie klarer kriegen. Der Sinn des Lebens ist Leben. Das hat schon Casper gesagt. Let's make the most of the night. Das hat schon Kesha gesagt. Lass uns möglichst viele Fehler machen und möglichst viel aus ihnen lernen. Lass uns jetzt schon Gutes säen, damit wir später Gutes ernten. Lass uns alles tun, weil wir können und nicht müssen. Denn jetzt sind wir jung und lebendig und das soll ruhig jeder wissen. Lass uns mal demaskieren. Und dann sehen wir, sind die gleichen. Und dann können wir uns ruhig sagen, dass wir uns viel bedeuten, denn unsere Zeit, die geht vorbei. Und das wird sowieso passieren. Und bis dahin sind wir frei und es gibt nichts zu verlieren, denn das Leben, das wir führen wollen, das können wir selber wählen. Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen. Die Tatsache, dass ich aus dem Osten bin und in einer Pfarrersfamilie aufgewachsen bin, die der DDR kritisch gegenüberstand und die üblichen Verwicklungen dadurch erlebt hat, hat wahrscheinlich mein literarisches Leben nicht nur beeinflusst, sondern auch ein bisschen getriggert. Das macht nämlich misstrauisch gegenüber Denkweisen, gegenüber Strukturen, gegenüber Sprache an sich. Man weiß schnell, dass es verschiedene Wahrheiten gibt und wie schnell Dinge sich ändern können. Der Bewegungsradius eines Ostdeutschen war nicht allzu groß. Und meine Familie und ich, wir haben den Ort immer wieder aufgesucht, an dem auch mein Vater groß geworden ist. Und für mich ist es ein Ort frei von Zwängen. Ich glaube, dass ich tatsächlich mich oftmals an dem Ort, an dem ich selber groß geworden bin, unwohl gefühlt habe. Und plötzlich dann an diesem Ort das Gefühl hatte, alles fällt von mir ab. Auch die Stadt fällt von mir ab. Und ich kann mich ganz selbstverständlich dem Leben hingeben, so wie die Tiere, die ich dort beobachtet habe. Ich war in der Natur wie die Bäume und wie die Sträucher. Es war für mich ein absolut natürlicher Lebensraum. Die Welt kann in uns eindringen in Form von Gerüchen, Stimmen und Bildern. Das Herz eines Kindes steht weit offen. Es kann sich noch nicht vor dem Dunklen schützen. Es lebt ganz einfach. Und wundert sich Jahre später, wenn ihm der Anblick des aufziehbaren Plastikhasen mit der roten Filzjoppe die Tränen in die Augen treibt. Mein Glück, und das hat mich erst das Schreiben von Gedichten gelehrt, liegt an einem kleinen Ort an der Ostsee, in Zinnowitz. Ich habe oft das Gefühl, dadurch, dass ich die ersten 8 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht habe, auf ein längeres Leben zurückzublicken als das, was ich geführt habe, weil ich das Gefühl habe, in 2 Ländern aufgewachsen zu sein und diese 2 Länder natürlich durch gewisse Mentalitäten und durch die Sprache auch miteinander verbunden waren, aber trotzdem gab es ein anderes Licht in meiner Kindheit, eine andere Farbe und es gab auch eine ganz andere Grundhaltung. Und wenn man noch so ungeschliffen ist als Kind und von Lehrern und Erwachsenen, den Eltern, bestimmte Werte vermittelt bekommen hat und die sich dann genau an dem Punkt ändern, in dem man erwachsen wird, dann ist das natürlich guter Stoff für Gedichte. Archiv. Da sind die Schuppen, die verbeulten Räder. Da ist die Zinnowitzer Gartenbank. Die Wäschestange mit dem Klammerbeutel, gänzlich unspektakulär. Der Schäferhund in seinem Zwinger. Grünspan. Rost. Hier leckt er durch das Gitter meine Finger. Auf einem anderen Foto gibt es ihn nicht mehr. Und einmal hielt ich selbst den Apparat am Waldrand, wo der Vater stand. Er hielt den Kinderwagen, sah mich an. Das alles gleitet wieder durch die Hände. Wie der Waggon der Eisenbahn, darin wir schliefen tief und fest. Doch ich bin traurig von den vielen Bildern, weil das Archiv sich niemals öffnen lässt. Wenn ich schreibe, pflege ich eigentlich oder übe ich mich in einer Form von, ich würde es wahrscheinlich als Demut oder ein bisschen kleiner als Bescheidenheit gegenüber der Sprache bezeichnen, weil ich den Eindruck habe, dass die Sprache und mein Unterbewusstsein, das mit ihr arbeitet, immer klüger ist als ich. Meine Sprache weiß Bescheid und diese Sprache arbeitet die ganze Zeit mit. Und das führt dazu, dass ich eigentlich erst im Schreiben Dinge erkennen kann, die ich durch pures Nachdenken gar nicht hätte erkennen können. Das Gedicht, einmal entrollt, weiß auf die von mir gestreuten Signale zu reagieren. Rufe ich vor meinem inneren Auge eine Tischtenniskelle auf, antwortet das Gedicht mit einer Luftmatratze. An diesem beglückenden Punkt des Schreibprozesses beginnt das Gedicht, die Verantwortung zu übernehmen und holt die abgesunkenen Erinnerungen wieder herauf, auf die ich ohne das Gedicht vielleicht nie wieder hätte zugreifen können. Das ist die eigentliche Leistung, die Zuarbeit des Gedichts. Ich sage nicht zum ersten Mal, dass das Schreiben auch den flüchtigen Erscheinungen unseres Lebens eine feste Lautgestalt gibt. Und dadurch, dass das Gedicht mit Klang arbeitet, dass es auch was Liedhaftes, fast Gebethaftes hat, glaube ich schon, dass es sich besonders gut eignet, das Unkontrollierte in uns, das Erschütternde, zu etwas Fassbarem zu machen. Mit dem Schreiben eines Gedichts lässt sich auch etwas bannen, was sich im eigentlichen Leben schlecht aushalten lässt. Stillleben. Plötzlich gehe ich auf diesem Weg namens Leben und sehe kein Zeichen mit der Angabe Ziel. Meine Füße meistern mechanisch, mich fortzubewegen, aber in mir schreit etwas schüchtern, dass ich das gar nicht will. Und dann wünschte ich, wir könnten weg. Denn zwischen Bergen aus Gedanken und Flüssen, in den Fragen fließen, da wo Träume so wie Tulpen zaghaft zwischen Gräsern sprießen, wo sich die Sonne vor die Wolken schiebt und man das Herz der Welt pulsieren sieht, da liegt ein Stück weiter als das Nimmerland und hinter einer Zeitraumwand ein Ort wie ein Stillleben. Da würden wir uns ins Moos legen, uns im Takt mit der Welt drehen, den Dingen noch Zeit geben und nur atmen und stillleben. Für mich gehören Sprache und Melodie total zusammen. Das geht gar nicht ohne einander. Ich finde auch Gefühle sind irgendwie melodisch. Für mich gehört das schon immer zusammen. Ich mache schon immer Musik. Ich höre immer Musik beim Schreiben. Ich habe einen Rhythmus, glaube ich, beim Denken und beim Sprechen. Das kommt automatisch aus mir raus. Das Gedicht hat für mich ganz klar eine starke akustische Ebene. Und das versuche ich den Leuten zu zeigen. Und das läuft darauf hinaus, dass ich mal spreche. Mal klingt das eher wie Lesen, wie Vorlesen, mal klingt das eher wie Singen, oft klingt es wie irgendwas dazwischen. Oft bringe ich Musiker mit oder Musik, die ich zusammen mit dem Klangkosmonauten Sebastian Reuter entwickelt habe, aus dem Laptop und mische das dann mit meiner Sprache zusammen. Und was rauskommt, ist irgendwas zwischen Lied, Hörspiel, Lesung und Gedicht. was vielleicht für die Bühne relevant ist, wo es eben lauter wird und expressiver, ist, dass wenn man Musik und Dichtung verbindet, dass dann im Idealfall was Drittes entsteht, was wirklich was Neues ist und eben kein Song und keine Vertonung ist, sondern was Eigenständiges Neues. Wenn es nicht gelingt, will ich meine Sprache vergessen. Je suis ein Feld voller Monokultur. Ersticke die Schlehen und drehe mich weg. Je suis nicht mehr mein eigen Heimatland. Aber wenn es gelingt, werden wir, ihr alle und ich, zeitgleich ein Kinderlied reimen, wie aus einem einzigen Mund voller Raps. Wir werden ein fließender Leim sein auf weißem Papier. Wir werden leicht sein und schwer. Vor allem aber werden wir sein. Da ist ja im Leben immer ums Ganze geht, geht es selbstverständlich auch im Schreiben immer um das Ganze, wobei man das beim Schreiben selbst sich so eigentlich nicht vornehmen kann. Die für mich drei wichtigsten Themen sind sicher Kindheit, Liebe und Tod. Da man ja nicht jeden Tag Gedichte schreibt, für mich gilt das jedenfalls, kann man dann das Gedicht auch wirklich als Gefäß für die großen Fragen ruhig benutzen. Also keine Angst vor der Ernsthaftigkeit. Das heißt ja nicht, dass man im Leben nicht mit großer Heiterkeit erlebt und fühlt. Aber das Gedicht scheint mir die Spannung, die sich aus den auch dunkleren Empfindungen und der Verzweiflung, der Melancholie ergeben, das Gedicht scheint dafür ein Ort zu sein, der das aushält und dass es zu einer Art Versöhnung auch durch ein Gedicht kommen kann. So eigenartig es auch klingen mag, man sieht den Wind ja niemals wehen, sieht nur, was er bewirken kann in Bäumen, Haaren und auf offener See. Ich würde mich als Teilzeitmelancholikerin bezeichnen. Ich habe immer ein ganz großes Problem damit, wenn Menschen von sich sagen, also ich bin Optimist, ich bin Melancholiker. Ich glaube, dass die Melancholie ein Zustand ist, der mir sehr vertraut ist. Aber ich halte es da vielleicht wirklich mehr wie W.G. Sebald, der sagte, Melancholie als Form des Widerstands. Melancholie ist für mich einfach die logische Konsequenz aus dem, was Leben ist. Wer sich mit dem Leben wirklich intensiv auseinandersetzt, auch mit der Literatur, mit Musik, und nicht ab und an melancholisch wird über der Tatsache, dass der Mensch lebt und vergeht, ohne zu begreifen, was Leben eigentlich ist. Wer nicht begreift, dass man darüber auch melancholisch werden kann, der ist mir eben weniger nah als ein Mensch, der ab und an melancholisch ist. Mitternacht. Schon wieder noch? Ist auch egal. Das Zimmer krümmt sich um dein Kissen. Längst ausgewandert ist dein Herz in deine Hand. Schlägt nun in der weichen Stelle zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger, vor dem die Lebenslinie einen Bogen macht. Du wirst wohl nicht sehr alt. Doch die Erinnerung an eine Autofahrt, an warmes Abendlicht über den Wiesen und ein leeres Fußballtor hilft dir dabei, das wieder zu vergessen. Mitternacht. Ein Stapel Briefe, lange nicht gelesen, tief versteckt im Kleiderschrank. Jetzt hält er dich bis in die Morgenstunden wach. Wer bist du nur gewesen? Dinge sind immer um mich, wie um jeden Menschen. Und sie sind Erinnerungsträger. Sie helfen mir dabei, mich zu erinnern. Und sie bleiben sich gleich, anders als zum Beispiel ich mir gleich bleibe. Sie haben etwas so Überdauerndes, was mir selbst als Mensch einfach fehlt. Und dadurch liegt auch etwas Tröstliches in den Dingen und sie helfen mir dabei, mich genau zu erinnern, weil ich anhand des Dings wieder eine genaue Vorstellung von dem habe, was einmal war und was nie mehr sein wird. Die Dinge des Lebens sind meine Daseinsversicherung. Indem ich sie anschaue, sie berühre, werfen sie einem Spiegel gleich mein Bild zurück. Mein früheres Selbst ebenso wie mein gewordenes. Den sichtbaren Dingen ist das Unsichtbare eingeschrieben. In jeder Streichholzschachtel, jedem Aschenbecher und auch in jeder Wäscheklammer ist mir der große Zusammenhang präsent. Ich glaube, es gibt verschiedene Blicke auf Dinge. einen ehrlichen, einen mutigen, aber ich würde das nicht in Mann und Frau unterscheiden. Ich finde das überhaupt nicht despektierlich, von weiblicher Literatur zu sprechen, denn ich glaube, genauso albern wie diese Einteilung ist zwischen es gibt nur Männer und Frauen, genauso albern ist auch diese Einteilung einer strengen Zweigeschlechtlichkeit auf Literatur zu übertragen. Es gibt weibliche Literatur, es gibt männliche Literatur, aber die meisten sind irgendwo dazwischen. Manchmal empfinde ich die Literatur einer Schriftstellerin als weiblich. Nicht zuletzt, weil ich eine weibliche Sensibilität ausmache, die sich von der Empfänglichkeit eines Mannes unterscheidet. Wenngleich ich damit nicht eine eigentliche oder gar tiefere Sensibilität verbinde. Im besten Sinne empfinde ich die Gedichte von Sylvia Plath oder Kerstin Preivus als weiblich. Umgekehrt empfinde ich die Literatur eines Hemingway oder Wondracek als männlich. Aber was machen wir dann mit Tolstoi, der sich in Anna Karenina hineinversetzt, als säße er mitten im Herzen dieser Frau, der also ihre Verwirrungen, Euphorien und Ängste so unnachahmlich zu beschreiben weiß. Große Kunst. Mir begegnen oft Leute, die von sich behaupten, dass sie Gedichte nicht mögen. Und wenn wir dann darüber ins Gespräch kommen, weil sie durch Zufall in meiner Lesung gelandet sind und dann sich wundern, dass es ihnen irgendwie doch gefallen hat, obwohl sie doch keine Gedichte mögen. Und wenn wir dann darüber reden, da kommen immer so Ansichten dann zutage, dass das Gedicht in vieler Leute Augen etwas ist, was eigentlich wie so eine Art Rätsel ist. Also ich nehme die Welt und formuliere die irgendwie um, so das macht dann in sprachlichen Knoten rein und was rauskommt, ist das Gedicht. Poesie ist kein Rätsel, wird aber häufig immer noch wie ein Rätsel behandelt. Deshalb haben auch so viele Menschen, glaube ich, Schwierigkeiten, sich einem Gedicht ganz frei zu stellen. Viele verbinden mit einem Gedicht, dass man es interpretieren muss. Aber Poesie hat eigentlich dem Roman, der Erzählung gegenüber den Vorteil, dass die Sprache selbst Mitteilung ist. Während Prosa, die ich genauso liebe wie Gedichte, auch Inhaltsträger ist, darf sich die Poesie davon vollkommen frei machen. Und wer es einmal geschafft hat, wirklich sich frei zu machen von dem Zwang des Verstehenmüssens, der versteht es plötzlich. Der versteht plötzlich, dass man sich einem Gedicht wie Musik eigentlich stellen kann. Was nicht bedeutet, dass das, was innerhalb eines Gedichts gesagt wird, nicht von Bedeutung ist. Aber es steht gleichbedeutend neben dem Klang und der Sprache selbst. Diese Stunden waren rein wie nichts. Die waren wirklich Seide. Wie auf dem Mond spazieren gehen und eine Fahne hissen. Und über einem dreht das All und unten dreht die Erde. Ich schreibe deshalb Gedichte, weil sich in einem Gedicht auf kleinerem Raum durch Antippen Bedeutung erzeugen lässt, durch Aussparung Bilder, weil ich das Gefühl habe, dass ich verschiedene Zeiten auf kleinerem Raum zusammenbringen kann und weil der Vers nach meinem Empfinden mehr Kraft hat manchmal als zwei Seiten Prosa. Wir sind jung und das war schön. Und in den Büchern trocknet die Geschichte. Du kannst jetzt traurig sein. Ich bin es auch. Ich sollte echt mal wieder ein Gedicht schreiben. Ich glaube nicht, dass gute Dinge kompliziert sein müssen. Ich glaube auch nicht, dass Leben schwer und kompliziert sein muss. Ich glaube, es gibt so ein allgemeines Missverständnis von, es kann nicht alles gut sein. Irgendwas muss schwer sein. Ja, ich bin irgendwie glücklich, aber und so weiter. Und ich glaube, das Leben ist schwer, ja. Das gibt einen Teil, den man nicht beeinflussen kann, aber es gibt einen Teil, den ich beeinflussen kann. Und der muss nicht kompliziert sein, der kann einfach sein. Und den kann man, glaube ich, auch einfach benennen. Ich kann alleine sein, ich kann alleine sein, ich kann alleine, seit ich weg bin von der Party und dir singe ich jetzt schon dieses Lied und ich singe, ich kann alleine sein. Die Nacht. Macht, noch vom Dunkel betrunken und ohne mit Gewitter zu zucken, keinerlei Anstalten, dem Morgen zu weichen. Ich gehe nach Hause zwischen Laternen und Funken, in meinem Rucksack trage ich Fragezeichen. Die schwarze Straße hat sich breit gemacht, schläft jetzt schweigend ihren Rausch aus und zwischen Kreuzungen und Seitengassen tut sich nirgendwo mein Haus auf. Und ich merke, wie ich gehe, merke, wie ich mich bewege, aber mein Leben auf der Stelle steht und bloß unter mir die Welt sich dreht und unter meinen Füßen ist die Erde ein Laufband. Ich laufe nach vorn und komme trotzdem bloß hier an. Meine Welt ist ein Zelt bloß aus ewigem Treibsand. Alles bleibt gleich, ohne Ein-, ohne Ausgang. Eins meiner größten Themen, das mich beschäftigt und interessiert, ist, dass jeder für immer in seinem Leben, in seinem Kopf alleine ist und wie man damit umgeht, weil ich finde, man kann sich sein größter Feind, aber auch sein größter Freund sein. Ich finde, Gedanken sind so wahnsinnig stark und darin liegt die größte Kraft und die größte Freiheit, die jeder hat, ebenso wie die Tatsache, dass Zeit so schnell vergeht und alle das wissen und es gleichzeitig irgendwie immer wieder vergessen und ignorieren können und wie flüchtig alles ist und wie schön und traurig gleichzeitig, wie nah das alles beieinander liegt. Sehr echt, sehr real. Ihre Texte, die sprechen einfach einen sehr an, weil sie sehr gut in die Wirklichkeit passen und nicht überdreht sind. Also ich denke, jeder Mensch kommt mal in die Phase, wo er zu sich selbst stehen muss. Ja, es berührt einen einfach total. Man ist selbst in dem Alter und fragt, wo sie das hernimmt, die Inspiration für all das. Aus meiner Sicht ist es vielleicht die wichtigste Sache, sich selber anzunehmen und sich in sich selber sein eigenes Zuhause zu finden. Und ich glaube, dass dann auch der Moment beginnt, in dem man richtig gut für andere da sein kann. Für meinen Geschmack gibt es zu viele Menschen, die zu sich selber zu hart sind und dadurch auch zu anderen so hart werden. Ich finde das schade drum. Deswegen ist es das Wichtigste, dass man sich selber mag und annimmt, wie man ist. Und dann funktioniert auch Gemeinschaft schöner. Über stille Poeten. Es gibt laute Redner und laute Dichter. Autoren, Sänger und Propheten, die sich Gehör verschaffen und Zuspruch suchen. Und dann gibt's noch die stillen Poeten. Das sind die, die einfach schweigen, weil sie nicht an sich selber glauben, weil sie nicht glauben, dass sie jemand hören will, weil irgendwer sagt, dass sie nichts taugen. Das sind die, die einfach schweigen, obwohl sie viel zu sagen hätten, was wahr und schön und wertvoll wäre. Und ich will, dass wir sie nicht vergessen. Und manchmal, wenn du innehältst für einen Augenblick, um einmal kurz zwischen die Zeilen zu treten, wenn statt in Gesichter du in Augen blickst, dann hörst du sie flüstern, die stillen Poeten. Was ich einmal empfunden habe, empfinden nun die Gedichte für mich. Und sie sollen mich daran erinnern. Diese Hoffnung gilt es zu bewahren, dass ich eben doch hierhin gehöre. Unter die Menschen und die Tiere, unter die Bäume und die Dinge. Nur diesen Gedanken will ich dir noch hinterlassen. Bleibst du bei dir selber, dann passieren die besten Sachen. Und lass dich überraschen, all die Wunder werden groß. Das hier ist kein Ende, es geht gerade erst richtig los. Wenn das letzte Lied aus ist, wenn die Sinuskurve des letzten Akkords in kleinen und kleiner und kaum mehr vernehmbaren Wellen dem Horizont sich entgegenbewegt, die Langspielplatte zu Ende gedreht ist, die Diamantnadel kreiselt, wenn leis aus zwei blauen Boxen ein fast verschwundener Ozean rauscht, wenn die Herzkammern flimmern und wenn du bei mir bist und das hier vernimmst, dann sagst den anderen weiter, wir sind von allen guten Geistern verlassen, aber immer, immer noch hörbar. Drei Dichterinnen. Sie hörten ein Feature von Burkhard Reinertz. Mit Gedichten von Nadja Küchenmeister, Ulrike Almuth-Sandig und Julia Engelmann. Sowie Zitaten aus Preisreden von Nadja Küchenmeister. Es sprachen Mareike Hein und Luis Friedemann Thiele. Ton und Technik Hendrik Manuk und Jens Müller. Regie: Burkhard Reinertz. Redaktion: Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.